А почему тишина? Кто был на Хатуне? Вот так же поддержите Ваню! Кто болеет за Ваню? Я не пью, не курю. Ich trinke nicht, ich rauche nicht. Мне 30 лет, давайте так скажем. Bin 30 Jahre. I don't like the colors of Russian flag. Ich mag die Farben der russischen Flagge nicht. It's okay, but sie sind okay, aber nicht so schön. Россия без Путина! Россия без Путина! Наш исторический флаг красный. Unsere historische Fahne ist rot. Wollen Sie das mit den weißen Schleifen in Verbindung bringen? Mir scheint, die gibt es heute, morgen gibt es sie nicht mehr. Weiß ist weiß. Blaue und weiße Fahne. Well, it's three colors of a Russian flag. Das sind die drei Farben der russischen Fahne. Ich habe hier nur weiße Fahnen gesehen. Und das finde ich toll, denn die weiße Fahne ist die Fahne unserer Revolution. Drei Farben Russland. Feature von Thomas Franke. Rot. Девушка, держи газету. Мне за державу обидно. То, что происходит у нас в стране и действующая власть. Mir tut es um den Staat leid. Сейчас, was unsere Regierung tut, gefällt мне nicht. Все не нравится. Вот, я сам из простой семьи, из рабочих. Вот, сам работаю тоже в среде, ну, в рабочей среде. Ich bin aus einer einfachen Arbeiterfamilie, bin selbst Arbeiter. Вот, и вижу, как изнутри все это происходит. То есть нищенские зарплаты, задержки. Ich bekomme hautnah mit, was passiert. Jämmerliche Löhne, die unpünktlich gezahlt werden, Ausbeutung. Im Fernsehen erzählen sie immer, dass der Lohn steigt, dass die Wirtschaft sich entwickelt. Nichts davon stimmt. Vitali Zatsepkin setzt eine rote Mütze auf, zieht eine rote Jacke über. Ich mag die Farbe, ich persönlich. Darauf steht KPRF, Kommunistическая партия Российской Федерации. Das hier ist die Zeitung Приокская Правда. Die verteilen wir bei Kundgebungen auf der Straße und stecken sie in Briefkästen. Wir agitieren so oft wie möglich. Мы, значит, занимаемся агитацией. Сейчас, одну секундочку. Алло. Вот как 20 лет назад остановилось все, так вот на этом замерло, на остатках советского, значит, вот оборудование советское, здание еще построено в советских времена. Hier ist alles vor 20 Jahren stehen geblieben. Die Reste der Sowjetunion, sowjetische Gebäude. Seitdem ist nichts mehr passiert. С тех пор ничего, ну, чуть-чуть ремонтируется, чуть-чуть где-то. Вот. Naja, ein bisschen wird erneuert. Aber die Leute arbeiten noch an denselben Werkbänken. Sie schrauben die Schrauben noch mit denselben Schraubenschlüssel. Есть кто? Возьмите газету. В селах ходят пешком дети. Там каких-то 3 километра, вот 30 метров они не могут в школу попасть. Риазан. Eine halbe Million Einwohner. Проспект des 1. Mai. Все, хорошо. Пойдете на выбор, можете проголосовать за Федоткина. И соседей агитируйте, и своих родственников. Das Zentrum der Stadt. An der Stirnseite Ленин. Die rechte Hand zum Gruß erhoben. Только идет полное ущемление прав рабочих в плане социального пакета. То есть, например... Die Rechte der Arbeiter werden abgebaut. Zum Beispiel die sozialen Leistungen wie Urlaub. Egal in welchem Betrieb man fragt, den Urlaub, der einem gesetzlich zusteht, die 28 Tage, bekommt niemand. Man kriegt entweder 2 Wochen oder unbezahlten Urlaub. Man kriegt auch keine Krankentage. Du musst dir frei nehmen oder auf den Lohn verzichten. Eine Frau mit kleinem Kind wird nicht eingestellt, weil Kinder oft krank sind. Семья, у них маленький ребенок, женщину на работу не берут, потому что дети часто болеют. Wahlkampf. Zwei Kandidaten. Девушка, держи газету. Es gibt auch nur 2 Parteien, die eine Chance haben. Die Putin-Leute mit ihren blauen Anzügen, blauen Plakaten mit rotem und weißem Streifen und die Kommunisten. Я работаю в троллейбусном депо. Ich arbeite im Busdepot von Ryazan. Der Lohn wird nie erhöht. Zusätzlich habe ich noch eine halbe Stelle als Vertretung. So komme ich im Schnitt auf 12.000 bis 15.000 Rubel im Monat. Ну, я сейчас работаю, значит, у меня получается полторы, я помимо основной вот моей должности. Meine Frau ist gerade aus der Elternzeit zurück auf ihrem Arbeitsplatz. Sie hat 3 Jahre ausgesetzt. Da sind wir gerade so zurechtgekommen. Jetzt ist es etwas einfacher. Für die Wohnung zahlen wir im Sommer ohne Heizung 2.500 Rubel, im Winter mit Heizung mindestens 5.000. Dazu kommen noch 1.000 Rubel für den Kindergarten. Im Winter sind das allein 6.000 an festen Ausgaben. Von meinem Lohn bleiben 9.000 Rubel, 3.000 für jeden von uns. Wie soll man davon leben? 3.000 Rubel im Monat. Das sind 100 Rubel am Tag, davon wird man nicht mal satt. So viel kostet ja schon Brot. Uns helfen natürlich noch unsere Eltern. Mein Vater ist Rentner und arbeitet auch noch. Nur deshalb kommen wir zurecht. An den Laternen Plakate der Kreml-Partei Einiges Russland in Blau, Weiß, Rot. Putin hat auch noch sein Parteibuch in der Tasche. Alle. Die ganze ältere Generation in Führungspositionen, auch in der Regierungspartei Einiges Russland. Das sind alles ehemalige Komsomolzen oder Parteifunktionäre. Die Frau nimmt 8 Stück für den Hauseingang. Im Zweiten Weltkrieg gab es einen General Vlasov, der sich ergeben hat und zum Feind übergelaufen ist. Er hat in seinen Truppen die Trikolore benutzt. Wie denken zum Beispiel Veteranen, die unter dem roten Banner gekämpft haben, darüber, dass wir jetzt wieder die Trikolore haben? Unsere historische Fahne ist rot. Sich loszusagen von dem Banner mit Hammer und Sichel, dem Bündnis aus Arbeitern und Bauern, ist sehr schlecht. Denn ohne das Bündnis aus Arbeitern und Bauern bekommen wir nichts hin. Und die Trikolore. Unter dieser Fahne kämpfte General Vlasov. Deshalb ist es für uns Kommunisten schwierig. Wir können natürlich nicht sagen, wir akzeptieren sie nicht, denn das ist die Staatsfahne, da kann man nichts machen. Aber historisch gesehen sind wir von ihr nicht besonders begeistert, weil die rote Fahne uns einfach näher ist. Unser Land hat, als es noch eine Großmacht war, die Sowjetunion, alle Siege unter der roten Fahne errungen, unter Hammer und Sichel. Wir erinnern uns, dass der Marxismus aus Deutschland kam. Und in diesem Sinn ziehen wir vor ihnen den Hut und denken, dass das großartige Menschen sind, die Deutschland der Menschheit geschenkt hat. Das Büro der Kommunistischen Partei. Wladimir Fedotkin und Jewgeni Ryabko, Abgeordnete. Die Fahne mit Hammer und Sichel eint die Menschen stärker als andere Fahnen. Mir scheint, die Trikolore hat nie eine vereinigende Rolle gespielt. Im Gegenteil, sie hat die Menschen gespalten. Und es ist genug der Spaltung. Wir müssen wie eine Familie leben. Я вступил в партию в ноябре 1974 года. Но фактически, если говорить, я в партии тогда, когда одел пионерский галстук. 6. ноября 1955 года. Ich bin im November 1974 in die Partei eingetreten. Aber faktisch bin ich in der Partei, seit ich das Pionierhalstuch umgebunden habe, am 6. November 1955. Wir sind nach dem Krieg im Sinn des Kommunismus erzogen worden. Vor unseren Augen wurde am 4. Oktober 1957 die erste Sputnik ins All geschossen, am 12. April 1961 dann Juri Gagarin. Da war die ganze Welt begeistert. После войны воспитаны коммунистической партией. При нас 4 октября 1957 года запущен был первый спутник. И не только не вы не первые предприятия. Апрель 12, 61 года, Юрий Гагарин, когда весь мир был в восторге. Поэтому мы, в общем-то, крови у нас это самое вообще. Я бы не сказал, что какая-то великая державность и так далее, но... Deshalb sind wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Großmacht sind, aber ich spüre einen gewissen Patriotismus und Stolz auf mein Vaterland. Wenn wir uns anschauen, was zurzeit mit Russland passiert, schmerzt uns das. Wir sind das nicht gewöhnt. Blau. Так Сергей начинает каждый свой день. Своим примером призывая молодежь заниматься спортом. Как вы думаете, он ее лопнет? 7 октября. Путинс Geburtstag. Jubel Jugendliche im Ausnahmezustand. Auf der Bühne ein Wettbewerb. Wärmflaschen aufblasen. Die Wärmflasche platzt. Ну что я могу сказать? Признаюсь честно, я не пью, не курю. Любой из вас, в принципе, способен сделать это. Мне 30 лет, давайте так скажем. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Jeder von euch kann das machen. Ich bin 30 Jahre. Будьте сильными, бросьте курить. В принципе, каждый может это сделать, но... Seid echte Kerle, seid stark, hört auf zu rauchen. Jeder kann das. Man kann auch Judo ausprobieren. Putin hat den schwarzen Gürtel. Das ist heute zu Ehren des Geburtstags von Wladimir Wladimirovich. Wir zeigen den anderen, wie man zu leben hat. Nun, junge Leute, wollen wir weiterhin rauchen? Hier vorn ist noch ein Held. Wieder kommt jemand auf die Bühne, presst Luft in eine Wärmflasche. Sie ist blau. Seine Wangen werden rot, dann blau. Er scheitert, bekommt keinen Applaus. Die Sonne ist rausgekommen. Bei diesem Lied muss die Sonne immer hell strahlen, in unseren Augen und unseren Herzen, auf unseren Gesichtern. Wir lächeln an. Unser Mädchen ist auch wie ein Sonnenstrahl. Alina, bist du bereit? Alina mit dem Lied Die Sonnige. Wie ist die Stimmung, Leute? Ist euch nicht kalt? Super. Крепко люблю то, что жизнью дано. sonniger Tag oder Schneesturm. Es ist mir egal. Ich liebe, was mir das Leben gab. Stimmen, Flüsse, Wälder, die Weiten der Felder. Sonne, du strahlst den ganzen Tag. Brot auf dem Tisch und das Lächeln der Freunde. Und du bist voller Liebe. Die Sonne öffnet die Türen und wir werden eins sein mit unserem Land. Gemeinsam wird es heller. Wir werden alles schaffen. Ich bin mit dir, du bist mit mir. Und zusammen singen wir ein Lied für unser Land. Ваши аплодисменты Алине, немного лирики в наше замечательное энергичное мероприятие. И сейчас под эту энергичную музыку. Etwas Lyrik für unsere bemerkenswerte energische Veranstaltung. Который возглавляет проект Эпицентр. И сегодняшнее мероприятие проходит в рамках этого проекта. Как настроение, народ? Wie ist die Stimmung? Что я хотел вам всем сказать сегодня? Was ich euch sagen wollte, jeder von uns hat irgendwas getan für seinen persönlichen Sieg. Aber ich denke, jeder von uns ist bereit, auch zum Sieg unseres Landes beizutragen. Und Wladimir Wladimirovich Putin ist ein strahlendes Beispiel für jemanden, der jeden Tag Siege erlangt, in unserem Land und in der internationalen Arena. Der heutige Tag ist ihm gewidmet. Und ich denke, es lohnt sich für jeden von uns, es ihm gleich zu tun. Er ist ein echtes, tolles, stilvolles und junges Vorbild. Leute, seid ihr hier? Danke an alle. Ein halbes Jahr zuvor. Winter. Putin hat die Wahl zum Präsidenten gewonnen. Er spricht vor 100.000 Anhängern nicht weit vom Kreml. Спасибо всем, кто сказал да великой России. Danke allen, die ja gesagt haben zu einem mächtigen Russland. Я вас спросил однажды: мы победим? Ich habe euch gefragt: werden wir siegen? Мы победили. Wir haben gesiegt. Die Luft ist blau. Eises Kälte. Wir haben in einem offenen und ehrlichen Kampf gesiegt. Eine Träne friert auf Putins Wange. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Das war nicht nur die Wahl des Präsidenten Russlands. Das war ein sehr wichtiger Test für uns alle, für unser ganzes Volk. Das war ein Test für die politische Reife, für die Selbstständigkeit, für die Unabhängigkeit. Wir haben gezeigt, dass uns wirklich niemand irgendetwas aufzwängen kann. Niemand irgendetwas. Wir haben gezeigt, dass unsere Menschen wirklich fähig sind, leicht den Willen zur Erneuerung zu unterscheiden von politischen Provokationen, die nur eine Aufgabe haben, die russische Staatlichkeit zu zerstören und die Macht zu usurpieren. Das russische Volk hat heute gezeigt, dass solche Varianten in unserem Land nicht durchkommen. Wir haben heute gesiegt. Und zwar haben wir dank der überwältigenden Mehrheit unserer Wähler einen sauberen Sieg erlangt. Wir werden ehrlich und angestrengt arbeiten. Und wir rufen alle auf, sich um die Interessen unseres Volkes und unseres Vaterlandes zu vereinen. Ich habe euch versprochen, dass wir siegen werden. Wir haben gesiegt. Ruhm Russland. Владимир Владимирович Маяковский. Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но. Mit Wolfszähnen wollte ich den Amtsschimmel fassen. Ich spotte jedes gestempelten Scheins. Jedes Schriftstück möchte ich allen Teufeln überlassen. Jedes Amtsformular. Wladimir Majakowski. Bis auf eins. Verse vom Sowjetpass. Vorgetragen vom Studenten Nikolai Buganov, 21. Im historischen Kostüm. Noch eine Geburtstagshuldigung. По длинному фронту купе и кают. Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, ну и я сдаю свою пурпурную книжицу. Im langen Laufgang der Abteile und Kajüten bewegt sich gemessen der Kontrolleur. Man reicht ihm den Pass, auch ich. Den gehüteten purpurnen Ausweis hole ich hervor. Я думаю, если бы мой поэт выбежив он условием, поздравил Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Ich glaube, wenn Majakowski noch leben würde, würde er Wladimir Wladimirowitsch auch gratulieren. Putin ist für mich sehr mit dem Begriff Patriotismus verbunden. Er ist selbst Patriot. Deshalb gratulieren wir ihm. Doch plötzlich, sieh da. Как будто ожогом рот скривило господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Seinen Mund verzerrt wie verbrüht. Der gestrenge Büttel. Denn eben gewahrt er, der amtliche Herr, mein Passbuch im knallroten Kittel. Ich mag den Stil. Das löst bei mir patriotische Gefühle und Stolz aus. Берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обоюдоострую, берет как гремучую 20 жал змею двухметрово растую. Er nimmt's wie eine Bombe, wie ein Stachelschwein, wie die zweischneidigste Rasiergilette. Wie eine Schlange mit 20 Hornklappereien, die 2 Meter Strecklänge hätte. Mit welchem Genuss schlügen diese Tellerkappen mich ans Kreuz? In peitschendem Hass. Einzig für das Sichel- und Hammerwappen in meinem sowjetischen Pass. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Das will ich aus breitem Hosenbausch ziehen. Meines Daseins unschätzbaren Lohn. Читайте! Da, lest. Завидуйте, я гражданин Советского Союза! Beneidet mich. Seht, wer ich bin. Bürger der Sowjetunion. Wie stehen Sie zu Blau? Das ist eigentlich nicht unsere Farbe. Mir gefällt Rot besser. Weiß ist nur eine Farbe in unserer Fahne. Sie bedeutet mir aber nichts. Wollen Sie das mit den weißen Schleifen in Verbindung bringen? Die gibt es heute, morgen gibt es sie nicht mehr. Weiß ist weiß. Weiß. Ein Gespenst geht um in Russland. Und die herrschenden Kader aus Kirche, Geheimdienst und Polizei haben Angst. Endlich kommt der Frühling. Wir freuen uns, dass der Schnee taut. Taschenkontrolle am Roten Platz. Olga und ihre Freundin sind zum Spaziergang mit weißen Schleifen verabredet. I have about 3 or 4 white ribbons in my bag. Ich habe 3 oder 4 weiße Schleifen dabei. Und sie fragt mich, was ich damit machen werde. Ich habe gesagt, nichts. Und sie gefragt, ob es gefährlich ist, so etwas in der Tasche zu haben. Sie meinte, nein. Es ist so dumm, die Leute zu fragen, was sie mit ein paar symbolischen Dingen machen. Egal, was es ist. Okay. Weiß ist die Farbe der Demokratiebewegung. Polizisten nehmen in diesen Wochen Menschen fest, nur weil sie weiße Schleifen tragen. Ein Gespenst geht um in Moskau. An einem Sonntag im Mai. Die Sonne spiegelt sich im roten Marmor des Lenin-Mausoleums. Soldaten gehen im Stechschritt auf und ab. Roter Backstein, rote Zinnen, rote Türme, rote Sowjetsterne. Immer mehr Spaziergänger strömen auf den Platz. Fast alle tragen weiße Schleifen. Einige weiße Anzüge. Ein Gespenst geht über den roten Platz. Es trägt ein Schild, Geist der Verfassung. An diesem Sonntagmorgen versuchen Polizisten, das Gespenst einzufangen. Abbruch, sagt ein Uniformierter, zu viele Zuschauer. Die Polizei zieht ab. Das Gespenst geht weiter. Die Hände zittern. Olga und ihre Freundin fassen sich an die Hände. Andere reihen sich ein. Ein Kreis schließt sich. Sie singen, Genosse General. Ein Mann im Anzug kommt, umarmt Olga. Am Revers eine weiße Schleife. Und ein Ansteckbutton. Ein rosa Dreieck auf schwarzem Grund. Der Schwulenwinkel aus dem Dritten Reich. In Russland verbieten Gesetze die Verbreitung von Homosexualität. Das ist so. In Russland keine Freiheit. In Russland keine Freiheit. Leute können nicht einfach spazieren gehen. Leute können nicht etwas machen. Leute können nicht etwas denken. Das ist unglaublich. Das ist ein Faschismus. Tendenzen gibt es gerade nach Faschismus. Ein Menschenknäuel. Geehrte Bürger, einen Moment Aufmerksamkeit. Gibt es unter Ihnen einen Aktivisten, einen Anführer? Wer ist das? Wir haben keinen Anführer. Verstanden. Sie rufen, wir sind hier die Macht. Ein Polizist geht auf die Knie, schaut den Spaziergängern durch die Beine. Ein Zelt. Zelte symbolisieren demokratische Umbrüche. Mit einem Zeltlager begann der Umbruch in der Ukraine. Uniformierte drängeln sich durch, schleppen eine Frau weg. Die Menge eilt hinterher. Schande, Schande, rufen sie. Der Spaziergang mit weißen Schleifen an diesem Frühjahrsmorgen auf dem Roten Platz in Moskau findet ein jähes Ende. When you live in Moscow, white is is not a practice color. Wenn du in Moskau lebst, ist es recht unpraktisch, weiß zu tragen. Wirklich. Es ist ein Problem, wenn du zum Beispiel ein weißes Auto hast oder ein weißes T-Shirt. Es ist hier ziemlich dreckig. For Moscow, it's not a good color, because it's rather dirty here. Blau trifft Rot. Der Rote Platz heißt eigentlich Schöner Platz. Der Rote Platz. Heiliger Ort der Sowjetunion. Zentrum des Bösen. Nekropole. Lenins letzte Unruhe. Ich habe großen Respekt vor Lenin. Wassili, 25, Mathematiker aus Sibirien. Bis heute kann man in vielen Wohnungen diese riesigen Bände mit seinen Werken finden. Einige bewahren sie in ausgedehnten Kühlschränken auf. Als Lenin gestorben war, sagte, so wird erzielt, ein Soldat der Totenwache zu seinen Kameraden. Ich wollte es nicht glauben, ich wollte es nicht glauben. Ich ging hinein, wo er liegt, und sprach zu ihm: Iljitsch, Iljitsch, die Ausbeuter kommen. Er rührte sich nicht. Очень многие люди ненавидят коммунизм, ненавидят все, что с ним связано, ненавидят Сталина. Sehr viele Leute hassen den Kommunismus, hassen alles, was damit verbunden ist, hassen Stalin, halten ihn für einen Mörder und ein Monster. Ich denke so nicht. Ich meine, Stalin war eine Figur der Geschichte, eine nicht eindeutige Persönlichkeit, ein nicht eindeutiger Mensch. Ленина я вообще на самом деле считаю просто, ну, с точки зрения как человек, занимающийся наукой, я считаю его хорошим ученым. Und Lenin halte ich als Wissenschaftler einfach für einen guten Gelehrten, der eine ganze Theorie erarbeitet hat. Er ist ein Anhänger von Marx, von Engels. Besuchszeit bei Lenin. An der Kremlmauer steht eine lange Schlange. Taschen und jede Art von Aufnahmegerät oder gar Kameras muss man abgeben. Dann geht es durch einen Metalldetektor die Kremlmauer entlang. Roter Backstein, in die Mauer eingelassene Grabplatten. Dahinter die Asche der Revolutionäre und Helden. 114 Urnengräber insgesamt. На самом деле там же не только преступники лежат вот в историческом смысле, да, там у нас кто есть Сталин. Da liegen ja nicht nur Verbrecher, historisch gesehen. Da liegt Stalin. Im Mausoleum Lenin war außer ihnen auch noch Gagarin. Я думаю, ни у какого здравомыслящего человека. Und Gagarin wird wohl niemand als Verbrecher bezeichnen. Er hat ja einen großen Sieg errungen. Er war der erste Mensch im All und er hat diesen Sieg für das Land und für die ganze Menschheit vollbracht. Оказавшийся в космосе. Er hat sich den Platz in der Kremlmauer verdient. В кремлевской стене и на самом деле тот факт, что этих людей. Die Tatsache, dass diese Leute, also ihre Körper, die einbalsamierten, nach dem Tod dort bestattet wurden, symbolisiert, dass sie einen Platz in diesem staatlichen System hatten, dass sie Teil dessen waren. Sie waren Schweiß und Blut der Sowjetunion. Вот Советского Союза и вот эта стена, она несет в себе все. Die Kremlmauer trägt all die Verdienste unserer Helden in sich. Und wenn du auf den Roten Platz kommst, bist du bei ihnen. Приходи на Красную площадь, ты как бы находишься рядом с ними. Sperrgitter. Im Eingang zum Mausoleum ein Soldat. Große platte Mütze, ernster Blick. Ein Besuch bei Lenin ist kein Spaß. Mütze ab. Kaugummi raus, Hände aus den Taschen, nicht reden, nicht nebeneinander, nicht anhalten. Der Soldat weist mit der Hand nach links. Zeit, heb wieder Lenins Losung in den Wirbelwind. Sollten wir an Tränenpfützen trüb erschlaffen? Lenin ist heute lebender, als die am Leben sind. Er verleiht uns Wissen, Kraft und Waffen. Ein paar Stufen runter, die Leiche liegt im Keller. Es ist schummrig, Frischhaltetemperatur. Der nächste Soldat, er weist nach links. Da der Schneewittchensarg. Indirekt ausgeleuchtet, Lenin, wie man ihn kennt. Spitzbart, Anzug, Krawatte, wächserner Teint. Seit fast 90 Jahren der gleiche Anblick, das Werk von Balsamica. Die Wissenschaftler haben den Leichnam in den Jahren nach Lenins Tod mehrfach auseinandergenommen. Besonders sein Gehirn. Akribisch suchten sie dort nach dem Schlüssel zum Kommunismus. Oder wenigstens nach einem Nachweis für das Genie des Revolutionsführers. Wieder ein Soldat. Ein paar Stufen hoch, schon ist man wieder draußen. Dort die Nekropole an der Kremlmauer, der Ehrenfriedhof der Sowjetunion. Gräber von Massenmördern geschmückt mit ihren Büsten. Stalin, Dzerzhinsky, Brezhnev, Andropow und Tschernenko. 12 Einzelgräber, 15 Gemeinschaftsgräber voller Bolschewiki. Добрый вечер. Как всегда, по будням в это время в эфире программа «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире в нашей «Открытой студии» в центре Петербурга. Eine Diskussion im russischen Fernsehen. Es geht um die Beerdigung Lenins. Директор Института научной информации по общественным наукам. Ein Vertreter der Akademie der Wissenschaften. Юрий Сергеевич Пивоваров. Здравствуйте, Юрий Сергеевич, давно не виделись. Der Rote Platz ist kein Museum. Er ist das symbolische Zentrum Russlands. Und im Zentrum dieses Zentrums liegt ein Mensch, der, wie Majakowski sagte, auch jetzt lebendiger ist als alle Lebenden. Stalin, Dzerzhinsky und die anderen haben das schlimmste terroristische antirussische Regime geschaffen. Für mich sind das Mörder. Ich solidarisiere mich aber mit denen, die gelitten haben, mit dem russischen Volk. Damit wir uns vorwärts bewegen, damit wir uns von diesem Schrecken befreien, den wir durchlebt haben, müssen wir diesen Friedhof abräumen. Es wird eine Zeit geben, da die Wissenschaftler Lenin, Stalin und die Zeit der Sowjetunion als eine der besten Phasen menschlichen Zusammenlebens bezeichnen werden. Heute frisst das Kapital nicht nur unsere Kindheit, das erbarmungslose Kapital frisst auch unsere Perspektiven. Ein Abgeordneter der Kommunistischen Partei. Viele Historiker hassen Lenin und unsere Revolutionshelden. Wenn man aber die Epoche des Sozialismus mit der des Kapitalismus vergleicht. Als Lenin starb, setzten sich die Soldaten auf die Randsteine und weinten. Und die Arbeiter liefen von den Maschinen und schüttelten die Fäuste. Als Lenin starb, war es, als ob der Baum zu den Blättern sagte, ich gehe. Ну, понимаешь, вот сейчас смотришь телевизор, смотришь передачи, которые нам показывают, и видишь, что Wenn du heute fernsiehst, die Sendungen, die uns gezeigt werden, dann siehst du, dass die Medien und das Kino mit aller Kraft darauf gerichtet sind, das, was in der Sowjetunion war, schwarz zu malen. Stalin anzuschwärzen, mehr als er es verdient hat. Lenin anzuschwärzen, die gesamte Sowjetunion anzuschwärzen. Die Leute begreifen nicht, dass das Land ohne Vergangenheit keine Zukunft hat. Das ist unsere Geschichte. Und es war ja nicht alles schlecht, nicht alle wurden in Lager gesteckt. Trotz allen Übels sind Menschen anständig geblieben. Das ist sehr wichtig. Люди умудрялись сохранить порядочность. Вот, и умудрялись с этим жить. Вот, и это очень важно. Weiß trifft Blau. Novosibirsk. Winter. Der Rest ist Klischee. Fünf Oppositionelle aus Moskau machen Fotos. Arbeiter bauen eine Bühne ab. Luftballons, blaue, rote, weiße und Fahnen. Auch blau, rot und weiß. It's pro-Putin meeting because Putin is here today. Ein Pro-Putin-Treffen. Putin ist heute hier. Who came to show their love to Putin. Und wir schauen uns die Leute an, die gekommen sind, um ihre Liebe zu Putin zu zeigen. Blaue und weiße Fahnen. well, it's three colors of a Russian flag. So I didn't see before blue and red and haven't seen white. It was amazing for me because white is the color for white revolution. Rot und blau habe ich nicht gesehen, nur die weiße Fahne. Und das finde ich toll, denn die weiße Fahne ist die Fahne unserer Revolution. Maxim Plant, Journalist, Oppositioneller aus Moskau. Это показательно, что митинг начинался в 12, в час здесь уже никого не было. Это очень странная история такая. Die Kundgebung hat um 12 Uhr angefangen und um 1 ist schon keiner mehr hier. Das sagt doch alles. Ну, что я думаю? Есть люди, которые искренне совершенно боятся революции, беспорядков, боятся, что будет еще хуже. А есть люди, которые, видимо, пришли на митинг, потому что их, мягко говоря, попросили. Hierher kommen Leute, die wirklich Angst vor Revolutionen und Unruhen haben. Sie haben Angst, dass es noch schlimmer wird. Und es gibt Leute, die gekommen sind, weil sie, vorsichtig ausgedrückt, gebeten wurden. Я не склонен никого осуждать и ни с кем бороться. Das mag so sein, ich will niemanden verurteilen. Es ist in Russland durchaus üblich, dass Menschen Geld bekommen, um an Kundgebungen teilzunehmen. А можно я сфотографирую с белым флагом? Kannst du mich mit der weißen Fahne fotografieren? Maxim Blunt hält die Fahne hoch, nach vorn. Revolutionspose, 1905, 1917. Gegen den Zaren und die Geheimpolizei. Eine der Putin-Helferinnen eilt herbei. Schau mal, da warten welche. Die fünf reisen durch Sibirien, um die dortigen Oppositionellen zu bestärken. In einer halben Stunde treffen sie ihre Mitstreiter in einer Musikkneipe. Сейчас нам дадут горячего кофе, и все будет хорошо. А вы вас Томске еще ждали? Да, что вы? Окрути! Что, всего два батончика? Vor dem Haus ein paar Männer, wenige Frauen, etwa 25 Jahre alt. Что, продолжаем раздавать? Trotz Kälte keine Mütze, keine Handschuhe. Nationalisten. Möchten Sie Handschuhe? Es ist angenehmer, mit sauberen Händen zu arbeiten. Habt ihr deshalb Handschuhe an? Скажите, пожалуйста, а вы реально верите в то, что вы делаете? Вот вы реально поддерживаете тех людей, которые собираются здесь для того, чтобы развалить нашу страну? Glauben Sie wirklich an das, was Sie tun? Unterstützen Sie wirklich die Leute, die unser Land zerstören wollen? Это моя страна, я не хочу. Не моя страна, вы знаете, это моя страна тоже. Ihr Land zerstören? Ja, das ist mein Land. Ich will nicht, dass es. Das ist auch mein Land. Кавказ и так далее. Здесь начинают кричать. Здесь кричат. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Максим Бланк. Stellen Sie sich bitte mal vor. Как? Максим Бланк. Вы из Москвы? Sind Sie aus Moskau? Я из Москвы. Вы приехали сюда. Mit welchem Ziel sind Sie hierher gekommen? Ich bin hergekommen, um zu reden, unter anderem mit Ihnen. Auch mit uns. Und meine Position zu erläutern, wenn Sie das interessiert. Ja, interessant. Welche Bewegung vertreten Sie? Keine. Ich bin grundsätzlich parteilos. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite in den Medien. Was für Medien? Wessen Medien? Unabhängige. Und wer finanziert Ihr unabhängiges Medium? Reklame. Sagen Sie mal, wollen Sie was über mich persönlich erfahren? Wir treten dafür ein, dass Politik nicht auf der Straße diskutiert wird, sondern zum Beispiel im Parlament. Drinnen warten etwa 80 Leute auf die Oppositionellen aus Moskau. Die Provokateure gehen mit. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir auftreten, denn wir sind ja keine professionellen Oppositionspolitiker. Каких-то таких вот совсем не профессиональных оппозиционеров. Ein Kurzhaariger mit gestutztem Bart provoziert. Wenn ihm nichts mehr einfällt, machen seine Freunde einfach weiter. Es wäre Zeit, die Polizei zu rufen und diese aggressiven Leute rauszuschmeißen. Das sind Leute, die sind gekommen, um hier Provokationen anzuzetteln. Tassen fliegen, Gläser, heißer Tee. Einer der Rechtsextremen hat die Nerven verloren. Andere versuchen, ihn zu beruhigen. Meine lieben Freunde, ich denke, es ist zu früh, auseinanderzugehen. Denn wir sind gekommen, um zu reden. Unter anderem mit vernünftigen Leuten, die keine Provokateure sind. Im Unterschied zu vielen anderen, die hier sitzen. Vielleicht teilen wir uns in Gruppen. Plötzlich sind vier gut gebaute Männer in Tarnkleidung und mit Knüppeln im Raum. Sie diskutieren nicht. Der Besitzer hat sie holen lassen. Sie hörten drei Farben Russland. Weiß, Blau, Rot. It's a long story. Das Ganze wird eine lange Geschichte. All this story is a long story. Because a year ago we trusted that it would be could be a short victorious story. Vor einem Jahr dachten wir noch, dass es eine kurze siegreiche Sache ist. Finally, we will, aber nun nicht mehr. We will win, we will survive. Aber am Ende werden wir gewinnen, werden wir überleben. Светим и думаем, а вот, о крестьянах, о рабочих и о людях. Знамен объединяет идею. Wir denken nicht über Farben nach, sondern über die Bauern, die Arbeiter und die Menschen. Das Banner eint die Idee. Чего ж в этом плохого? Was soll daran schlecht sein? Я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, wenn ich offen sein soll, ich habe, als ich auf dem Bildschirm so etwas Weißes an der Brust von einigen gesehen habe, ich sage es Ihnen ehrlich, es ist zwar nicht anständig, aber trotzdem, ich habe gedacht, das sind Zeichen zum Kampf gegen AIDS, dass sie sich... Präservative angehängt haben. Ich dachte nur, warum haben sie es umgedreht? Seltsam. Sie hörten drei Farben Russland. Eine Gesellschaft bricht auf. Feature von Thomas Franke. I found my field on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you. Es sprachen Nadine Kettler, Sebastian Miro, Andreas Serda, Hubertus Gerzen und der Autor. Ton und Technik: Johanna Fegert und Michael Müller. Regie, der Autor. Redaktion, Gerwig Epkes. You part of me still, for you were my thrill. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk 2013.